Einleitung Allgemeines. Die Freimaurerei ist ein Bund von Männern. Über die Gründung der Freimaurerei 1717 vergleiche Rosenberg, der Mythos des 20. Jahrhunderts, Seite 210. Das zu erreichende Ziel der Freimaurerei, dass das menschliche Geschlecht eine Brudertätte werde, wird in dem geheimen Brauchtum immer wieder symbolisch durch die Worte ausgedrückt: Der Freimaurer arbeite am Wiederaufbau des Tempels Salomos. In Europa sitzt die Freimaurerei etwa seit 1740 fest. Frauen werden in Deutschland in den Freimaurerbund nicht aufgenommen. In Frankreich und in einer Reihe anderer Länder besteht dagegen etwa seit 1880 der freimaurerische internationale Orden Le Droit Humain, das Menschenrecht, der aus der französischen Hochgrad-Freimaurerei hervorgegangen ist. Dieser Orden zerfällt in gemischte Logen, deren Mitglieder aus Männern und Frauen bestehen. Mitglied dieses Ordens war die Führerin der Theosophen Annie Besant, die persönlich in England und in Indien eine Anzahl von Logen gründete. Vergleiche Lenhoff, Internationales Freimaurerlexikon. Also, die Freimaurerei ist ein Bund von Männern, der fast in allen Ländern der Erde vorkommt. Der Bund zerfällt in zahlreiche Großlogen, jede Großloge setzt sich aus zahlreichen Logen zusammen. Jede Loge ist ein Verein. In Deutschland ließen sich manche Logen in das Vereinsregister eintragen und erlangten hierdurch die Rechtsfähigkeit. Der angebliche Zweck der Freimaurerei ist Selbstveredelung, Erziehung zur Duldsamkeit, zur Humanität. In vielen freimaurerischen Schriften heißt es, die Freimaurerei arbeite darauf hin, dass das menschliche Geschlecht eine Bruderkette werde, teilend Wahrheit, Licht und Recht. So besonders Wilhelm Ohr in seinem in freimaurerischen Kreisen allgemein anerkannten Buch »Der französische Geist und die Freimaurerei«, erschienen 1916. Die Selbstveredelung soll erreicht werden durch ein bestimmtes Brauchtum, dessen sich die Freimaurer bei ihren Zusammenkünften bedienen. Die Freimaurer sind durch viele Versprechungen und Gelübde verpflichtet, dieses Brauchtum streng und sorgfältig vor jedem Nicht-Freimaurer geheim zu halten. Das Brauchtum wird in der Weise gehandhabt, dass also im Geheimen gewissermaßen ein Theaterstück mit verteilten Rollen aufgeführt wird, und zwar in dunklen Räumen, die kein Fenster haben und deren Türen bewacht sind. Hierbei tragen die Freimaurer Frack und weiße Binde nebst Zylinder und weißen Handschuhen, dazu den Freimaurer Schurz mit den Bändern um den Hals und die übrige freimaurerische Bekleidung. Die strenge Pflicht der Geheimhaltung erstreckt sich nicht nur auf das Brauchtum. Schon vor der Aufnahme muss sich der künftige Freimaurer mündlich und schriftlich verpflichten, alles, was er von dem Freimaurerbund erfahren wird, streng und sorgfältig geheim zu halten, auch wenn seine Aufnahme nicht durchgeführt wird. Die Geheimhaltungspflicht erstreckt sich selbstverständlich auch auf die Mitgliederlisten, auch wenn sich heute viele Mitgliederlisten im Besitz von Nicht-Freimaurern und im Besitz von Behörden befinden. Dem steht nicht entgegen, dass in kleinen Städten die Mitglieder der Loge nicht immer geheim gehalten werden können. Die heute im Besitz von Nicht-Freimaurern befindlichen Mitgliederlisten geben kein richtiges Bild. Es sind meistens nur Listen der Mitglieder der unteren Grade. Die Listen der Mitglieder der Hochgradlogen, der Schottenlogen, Andreaslogen, Kapitellogen usw. werden noch heute nach Möglichkeit geheim gehalten. Die heute bekannten Mitgliederlisten der Freimaurer der unteren Grade geben auch kein vollständiges Bild. Wenn zum Beispiel alle Mitgliederlisten einer bestimmten Stadt bekannt sind, kennt man damit noch nicht alle Freimaurer dieser Stadt. Es ist durchaus möglich, dass ein in anderer bestimmten Stadt wohnender Freimaurer in der Liste einer anderen Stadt geführt wird. Der Freimaurer wird in der Regel in der Liste derjenigen Loge geführt, in der er aufgenommen wurde. Wenn er dann in eine andere Stadt zieht oder sich bei der Loge seines Wohnsitzes nicht als suchender Bruder meldet, wird er nur bei der Loge seines früheren Wohnsitzes geführt. Unter den Freimaurern der niederen Grade befinden sich unwissende und harmlose Menschen, deren Unwissenheit missbraucht wird. Die einzelnen Logen zerfallen in so und so viele Grade. Die Brüder eines jeden Grades sind durch strenge Gelübde verpflichtet, die Geheimnisse ihres Grades nicht nur vor allen Nicht-Freimaurern, also den Profanen, sondern auch vor den Brüdern der niederen Grade streng und sorgfältig geheim zu halten. Die Anzahl der Grade ist in einzelnen Großlogen verschieden. Bestimmte Hochgrade einzelner Großlogen bilden besondere Logen. So zum Beispiel die Andreasloge und das Ordenskapitel der großen Landesloge. Es ist die irrtümliche Ansicht verbreitet, die ausländischen Großlogen besäßen bis zu 33 Graden. In dem von Lenhoff herausgegebenen internationalen Freimaurerlexikon ist jedoch gesagt, dass es in manchen ausländischen Großlogen 80 Grade gibt. Nach anderen Quellen sogar 83. Die Zahl der sogenannten Schottengrade ist unübersehbar, heißt es in Lenhoffs Lexikon. Schotte Ecosais ist eine in Frankreich entstandene Bezeichnung für freimaurerische Hochgrade. Mit der Freimaurerei Schottlands hat diese Bezeichnung aber nichts zu tun. In jedem Grade werden dem Freimaurer neue Gelübde über die Geheimhaltungspflicht und neue Bindungen an den Orden auferlegt. In jedem Grade wird der Freimaurer fester an den Orden gekettet. Bis zur Machtübernahme durch den Nationalsozialismus gab es in Deutschland 9 Großlogen, die sich untereinander anerkannten. Die einzelnen Logen der sich untereinander anerkennenden 9 Großlogen nannten sich gerechte und vollkommene Logen. Gerecht soll hier bedeuten, gerichtet, eingerichtet bzw. regelrecht erbaut. Vollkommen soll bedeuten, vollständig in Bezug auf die Zahl der Mitglieder und Logenwerkzeuge. Und daneben noch einige andere Großlogen, die von den 9 anerkannten Großlogen nach außen hin nicht anerkannt wurden. Unter diesen 9 Großlogen versuchen schon seit langer Zeit die 3 sogenannten altpreußischen Großlogen gegenüber den übrigen 6 humanitären Großlogen eine Sonderstellung einzunehmen. Diese 3 altpreußischen Großlogen sind die Große Loge von Preußen, genannt zur Freundschaft, die Große Nationalmutterloge zu den 3 Weltkugeln, der Stresemann angehörte, und die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland. Stresemann war seit 1923 Mitglied der Loge Friedrich der Große, die zu der Großen Nationalmutterloge zu den 3 Weltkugeln gehört. Stresemann scheint jedoch schon vor dem Weltkrieg Beziehungen zur Freimaurerei gehabt zu haben, denn er trat schon 2 Jahrzehnte vor seinem Eintritt mit einem Aufsatz Maurertum und Menschheitsbau hervor. Diese 3 altpreußischen Großlogen behaupten schon seit langer Zeit, sie seien völkisch und national, sie nehmen keine Juden auf und so weiter. Diese 3 Großlogen haben sich in deutsch-christliche Orden umgewandelt. Sie haben ihren Sitz in Berlin. Um diese 3 Großlogen und ihre Mitglieder, insbesondere ihre Hochgradbrüder, richtig beurteilen zu können, ist es nötig, Wesen und Aufbau dieser 3 Großlogen genau zu kennen. Nur wer die altpreußischen Großlogen genau kennt, kann die heutige Umwandlung in deutsch-christliche Orden richtig beurteilen. Die 3 Großlogen sind zurzeit in Liquidation. Wir lassen in dieser Schrift die höchsten Leiter der Großen Landesloge und der Großen Nationalmutterloge zu den 3 Weltkugeln und andere Hochgradfreimaurer selbst sprechen. Zum allerersten Male wurden Hochgradfreimaurer über Wesen und Aufbau der Freimaurerei, über das geheime Brauchtum, über die einzelnen Grade, über die Beziehungen der einzelnen Großlogen untereinander und insbesondere über die internationalen Beziehungen der Großlogen und der Brüder als Zeugen vor Gericht eidlich vernommen. Zum ersten Mal ist es möglich gewesen, Hochgradfreimaurer in ihrer amtlichen Eigenschaft zu Zugeständnissen von größter Tragweite zu veranlassen. Die Aussagen der Hochgradfreimaurer beweisen, dass das Wirken der Freimaurerei international und in seinen letzten Auswirkungen immer gegen das eigene Volk gerichtet ist. Für alle Völker ist die Kenntnis der Freimaurerei eine unerlässliche Notwendigkeit, wenn sie ihr Volkstum erhalten und ihre wahren Feinde erkennen wollen. Nach den gewaltigen und furchtbaren Ereignissen der letzten 30 Jahre ist es für alle Völker unerlässlich notwendig, den Bund eingehend kennenzulernen, dem in allen Völkern eine überwiegend große Zahl der Staatsmänner und der leitenden Beamten angehörte. Die Angaben der Zeugen sind in den Gerichtsakten des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Rechtsanwalt Robert Schneider gegen Schriftsteller Wilhelm Flurer wegen Beleidigung 5P 8031 enthalten. Die vorliegende Schrift hat sich die Aufgabe gestellt, festzustellen, was die Hochgrad-Freimaurer vor Gericht ausgesagt haben und den Inhalt der Aussagen zu erläutern. Anhand der Aussagen soll das Wesen der Freimaurerei gezeigt werden. Des Weiteren soll die Schrift anhand der Aussagen der Hochgrad-Freimaurer jedem nicht an die Freimaurerei gebundenen Historiker zeigen, dass das Wirken der Freimaurerei in der Vergangenheit noch in keinem Volke wissenschaftlich von Berufshistorikern erforscht ist und dass sich infolgedessen jedem ungebundenen Historiker ein weites Feld freier wissenschaftlicher Betätigung bietet. Die tiefsten Ursachen des Weltgeschehens sind in den bis jetzt von Berufshistorikern verfassten Geschichtswerken nicht angedeutet, geschweige denn klargelegt. Herrn Rechtsanwalt Dr. Heltke in Berlin spreche ich meinen Dank aus für seine ausgezeichnete Mitarbeit in dem oben genannten Prozess. Herrn Major AD Wilhelm Henning danke ich für mehrere mir zur Vernehmung der Hochgrad-Freimaurer in liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellte Unterlagen.